Dies ist Gordon Mackenzies Lied. Sein Lied von Albany, dem stolzen Schloss seines Clans, das er eines Tages für immer verlieren sollte. Einer stach den anderen nieder, doch ihren fairen Kampf sah keiner.